den Stiefel. Hosenträger, kurzes Haar. Für die Ausländer war die Sache sofort klar. Sie kamen aus dem Hinterhalt. Eisversendung, die Nacht war kalt. Stark war der Schmerz, es war eine Qual. Doch hart wurde sein Herz und es war ihm egal. Sein Verbrechen war sein Stolz, der Stolz darauf, deutsch zu sein. Ihre Knüppel waren aus Holz und sie schlugen auf ihn ein. Stark war der Schmerz, es war eine Qual. Doch hart wurde sein Herz und es war ihm egal. Vieles musste er ertragen, sich oft noch mit Ausländern schlagen. Doch ging es ihm auch noch so schlecht, sagte er sich stets, doch jetzt erst recht. Stark war der Schmerz, es war eine Qual. Doch hart wurde sein Herz und es war ihm egal. Jeder von uns kennt diese Wut, doch deutsch sind wir alle und deutsch uns am Blut. Wir wollen wir sein, stark und fest, denn wir sind deutsche Jungs und besser als der Rest. Stark war sein Schmerz, es war eine Qual. Doch hart wurde sein Herz und es war ihm egal. Jeder von uns kennt diese Wut. Doch deutsch sind wir alle und deutsch unser Blut. Wir wollen wir sein, stark und fest, denn wir sind deutsche Jungs und besser als der Rest. Ja, unsere Schmerzen sind eine Qual, doch wir machen weiter, es ist uns egal. Unsere Schmerzen sind eine Qual, doch wir machen weiter, es ist uns egal.